Deutschlandfunk. Sprechstunde. Viele Frauen in Deutschland verhüten mit Hilfe von Hormonen, also zum Beispiel der Pille, mit der Hormonspirale oder mit Verhütungspflastern. Deren Beipackzettel wird jetzt um einen Hinweis ergänzt. Neu hinzu kommt die Warnung, dass hormonelle Verhütungsmittel Depressionen auslösen können und dass die dann dazu führen können, dass Frauen sich das Leben nehmen. Auslöser für den Hinweis ist eine große dänische Studie. Und die steht in der Kritik. Vor der Sendung habe ich mit der Wissenschaftsjournalistin Anne Preger gesprochen. Sie gefragt, von wem kommt der Warnhinweis? Der geht zurück auf die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Die hat im vergangenen Oktober die Empfehlung für die EU ausgesprochen, dass die Beipackzettel ergänzt werden. Und darauf haben jetzt eben die Hersteller von der Pille und anderen hormonellen Verhütungsmethoden und das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte reagiert. Und die haben zusammen vergangene Woche Ärzte und Apotheken über die Änderung informiert. Was genau steht dann demnächst auf dem Beipackzettel? Also da gibt es ja diese Überschrift, was sollten Sie vor der Einnahme von Mittel X beachten? Und da steht dann bald zusätzlich, manche Frauen, die hormonelle Verhütungsmittel, wie dieses hier, anwenden, berichten über Depressionen oder depressive Verstimmung. Depressionen können schwerwiegend sein und gelegentlich zu Selbsttötungsgedanken führen. Wenn bei Ihnen Stimmungsschwankungen und depressive Symptome auftreten, lassen Sie sich so rasch wie möglich von Ihrem Arzt medizinisch beraten. Das steht da in Zukunft drin. Und außerdem geht die Bitte an Ärzte und Apotheker, dass sie Frauen auf diese mögliche Gefahr hinweisen sollen. Aus welchem Anlass kommt jetzt die neue Warnung? Ausgangspunkt ist eine Studie in Dänemark, die 2017 veröffentlicht wurde. Und deren Ergebnis war, dass Frauen, die hormonelle Verhütungsmittel nutzen, im Vergleich zu anderen Frauen ein rund doppelt so hohes Risiko hatten für Suizidversuche und ein dreifach so hohes Risiko für vollendeten Suizid. Wie aussagekräftig ist diese Studie? Das war schon eine große Studie. Das war ein Forschungsteam der Universität Kopenhagen. Das hat Daten aus 8 Jahren von knapp 500.000 jungen Frauen ausgewertet. Aber es gibt eben trotzdem an der Studie und an einer anderen Studie dieser dänischen Forscher zu hormonellen Verhütung und Depressionen jetzt in Deutschland Kritik, und zwar vom Berufsverband der Frauenärzte und der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Was kritisieren die beiden Verbände? Die sprechen in einer aktuellen Pressemitteilung von methodischen Fehlern und erklären die Studie für wertlos. Was sie unter anderem bemängeln, ist, dass die Studie zur Suizidgefahr nur einen zeitlichen Zusammenhang aufzeigt. Also in der Zeit, in der junge Frauen hormonell verhüten, steigt die statistische Wahrscheinlichkeit, dass sie versuchen, sich das Leben zu nehmen. Die dänische Studie kann nicht ausschließen, dass in Wirklichkeit andere Faktoren die Ursache für dieses größere Risiko sind. Also zum Beispiel hormonelle Verhütung bedeutet wahrscheinlich sexuelle Aktivität. Und das kann einhergehen mit mehr Stress in Beziehungen oder bei Teenagern, die da eben auch in der Studie waren, Stress mit Eltern, was die Studie aber nicht erfassen konnte und nicht erfasst hat. Ist die Kritik denn berechtigt? Also sagen wir es jetzt mal so, sie ist nicht überraschend, weil es gibt bei dieser Art von Studien immer das Grundproblem, dass es erstmal nur statistische Korrelationen sind, die da erfasst werden und dass es eben nicht ohne weiteres möglich ist, daraus eine klare Ursache abzuleiten. Dafür bräuchte man mehr Informationen. Und dieses Problem, das sprechen die dänischen Autoren ihrer Suizidrisikostudie zum Teil auch selbst an. Das heißt, die neue Warnung im Beipackzettel von Pille und anderen hormonellen Verhütungsmitteln halten die beiden Fachgesellschaften für, vorsichtig gesagt, Unsinn? Also das sagen sie in ihrer Pressemitteilung nicht. Sie kritisieren zwar die Ausgangsstudien, aber sie raten dann im Grunde das Gleiche wie die neuen Hinweise. Nämlich, wenn ein Mädchen oder eine Frau Stimmungsschwankungen beobachtet, dann sollte sie das mit ihrer Frauenärztin oder dem Frauenarzt besprechen, sodass eben eine möglichst zuverlässige andere Verhütung gefunden werden kann. Die Pille und andere hormonelle Verhütungsmittel fördern offenbar die Entstehung von Depressionen. Davor wird demnächst auf dem Beipackzettel gewarnt. Anne Preger war das für die Sprechstunde.